58. Frage: Worin bestand die Sünde Adams? Die Sünde Adams war eine Sünde der Hoffart und des schweren Ungehorsams. Also im Wesentlichen eine geistige Sünde, weil die Leidenschaft, wie gesagt, sie ja noch nicht gegen die Herrschaft der Vernunft empört hatten, empören konnten, alles schön geordnet in ihrer Seele. Deswegen notwendigerweise ist die Sünde Adams und Evas keine Fleischessünde oder irgendwas, sondern eine Sünde des Geistes, der Hoffart nämlich, und ein schwerer Ungehorsam, Übertretung des ausdrücklichen Gebotes, das Gott gegeben hatte, von allen Bäumen im Paradies, Garten Eden, sollten sie sich ernähren, durften sie essen, außer von Baum in der Mitte. Großes Kunststück war, sehr leicht lassen können. Deswegen waren sie ungehorsam und hoffärtig, stolz. Ja, der Teufel sie dahingehend versucht hat, ob mit gar nichts passieren. Der liebe Gott weiß nur, dass ihr, wenn ihr von diesen Früchten esst, genauso sein werdet wie er, werdet ihr auch das Gute und das Böse kennen und so weiter. Ja. Schön sind sie abgeblitzt. Aber hätten sie wissen müssen, weil der liebe Gott ja auch eine Strafe angekündigt hat. An dem Tag, dem ihr von diesen Früchten essen werdet, werdet ihr sicher sterben. Werdet ihr des Todes sterben. Das in der Genesis wieder heißt. Sie wollten es eben nicht glauben.